Laub und Zweig. Der Wind noch in den Wäldern ruht, verglommen längst die letzte Glut. Erwacht in uns, was uns erschuf, der Wölfe Ruf. Wir streben an mit festem Schritt, wir führen dich im Geiste mit. Vorbei an Disteln und an Eichen, diesmal können wir nicht weichen. Auf dem Weg durchs Gräberfeld, in ferner Welt. Sonne macht das Tal erhellt, aus Wolken Berges Kamm sich schält. Welt und Himmel sind vereint, so uns die Totenburg erscheint. Erwachten uns im Ehrenraum ein banger Traum. In Einsamkeit in fernem Land hab ich den Tod gesehen. In Einsamkeit in treuem Bund sah ich sie untergehen. In Einsamkeit in fernem Land hab ich den Tod gesehen. In stiller Nacht in festem Bund sah ich sie wieder auferstehen. Wir, mein Freund, schon längst bereit. Der Wind noch in den Wäldern ruht, doch in den Augen lodert Glut. Erwachten uns, was uns erschuf, der Wölfe ruft.